NDR Kultur. Sonntagsstudio. Heute Herrenhäuser Gespräch. Am 4. August sprach Ulrich Kühn im Schloss Herrenhausen in Hannover mit seinen Gästen über das Thema Der Körper als Kultobjekt. Schönheitsideale im Wandel der Zeit. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie alle da sind. Und das nach einem so langen Tag. Was war das auch wieder für ein Tag? Nach dem Aufstehen gleich der Blick in den Spiegel. Lieber Himmel, Augenringe. Na? Schnell Wasser über den Kopf, Haare waschen, Keratin, Protein, Koffein, bisschen Peeling, vielleicht Rasur. Und natürlich dann die Bodylotion. Ohne Konservierungsstoffe, anschließend Cremen, Spezialprodukt für unter die Augen. Und erst im total getrockneten Zustand behutsam ein Hüpferchen auf die Waage. Na, das muss wohl am späten Essen gestern liegen, dass da 200-300 Gramm mehr zu Buche stehen. Zum Glück lässt sich beim Frühstück was sparen. Keinesfalls an den Beeren, die sind gut für den Teint. Auch nicht an den Haferflocken, die stärken Muskeln und Haar. Apropos Muskulatur. Gut, dass heute Fitnesstag ist. Gestern war Jogging dran für Lunge, Herzkreislauf, für die rehhafte Hüfte. Heute machen wir Gewichte. Nur vorsichtig, nicht zu viel, soll ja nicht angestrengt wirken. Auch sollte das Parfum im Vordergrund bleiben, keinesfalls der Schweiß. Apropos Parfum, welches nehmen wir denn heute? Muss ja zu den Aufgaben passen, zum Hemd, zur Bluse. Blick in den Spiegel nochmal, kannst du dich sehen lassen? Geht doch, könnte man fotografieren und dann gleich mal posten. Körper sind für alle da, liebe Leica. Seid ihr mein Spiegel, sagt mir, ob ich gefalle. Schließlich habe ich investiert. Finanziell, zeitlich, Disziplin. Bin ich zu dick? Magersucht gefährdet? Nö, das Ergebnis ist ganz okay. Fast schon verehrungswürdig. Ja, ich hätte nichts dagegen, wenn ihr es hieltet wie ich. Seht meinen Körper als Objekt der Verehrung. Wie ich die Körper meiner Idole. Denn unsere Körper sind Kult. Das ist ein bisschen karikiert, meine Damen und Herren, aber ganz im Ernst geht's ja darum in diesem 39. Herrenhäuser Gespräch, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße. Der Körper als Kultobjekt, Schönheitsideale im Wandel der Zeit. Wir haben eine These, ein Thema und ich habe Gäste. Professor Dr. Paula Irene Villa lehrt und forscht am Institut für Soziologie der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie hat unter vielen anderen einen Band herausgegeben, der exakt auf unser Thema zugeschnitten ist. Schön normal, Manipulationen am Körper als Technologien des Selbst. Herzlich willkommen, Frau Villa. Vielen Dank. Hallo. Wir kreisen, Frau Villa, ein Thema ein heute, von dem vermutlich jeder so seine Ideen hat, manchmal auch widersprüchliche. Man will normal sein und will schön sein. Sie sprechen von Manipulation am Körper als Technologie des Selbst. Ist die Vorstellung von natürlicher Schönheit, die von vielen angestrebt wird, in Wahrheit längst Lug und Trug? Oh, interessante Frage. Also zum einen ist sie das sozusagen schon immer, aber auch immer noch richtig. Also wir haben eine soziale Natur auch im Umgang mit unserer eigenen Körperlichkeit, die es uns ermöglicht, aber uns eben auch dazu zwingt, dass wir uns selber gestalten körperlich und auch gestalten müssen. Also es gibt sowas, wie manche meinen manchmal, einen natürlichen Zustand des So-Seins im Körperlichen, ohne dass wir was daran täten, für uns als Menschen nicht. Hat es nie gegeben, gibt es nirgends und wird es wahrscheinlich auch nie geben. Das heißt, wir müssen uns zu unseren Körpern immer verhalten. Das ist aber zeitlich, historisch, gesellschaftlich, räumlich sehr spezifisch, was das heißt. Aber wir gestalten unsere Körper immer. Und das Interessante ist, viele Leute glauben, dass es bei vielen Formen der Körpergestaltung, Schmuck, Mode, Schminke, Tattoos, kosmetische Chirurgie, darüber habe ich viel gearbeitet. Viele Leute glauben, dass es da bei diesen Formen darum ginge, noch schöner oder noch attraktiver oder noch mehr besonders zu sein. Und meine These wäre, dass das faktisch meistens gar nicht stimmt, sondern dass es vor allem darum geht, normal zu sein, dazu zu gehören, zu bestimmten Gruppen zu gehören, zur Gesellschaft dazu zu gehören, also eben normal zu sein. Und dazu gehört ganz wesentlich auch, den Körper so zu bearbeiten, dass er gewissen Standards von Normalität entspricht. Und das ist gar nicht so leicht zu erreichen, das ist sehr voraussetzungsreich. Dr. Otto Penz, ganz außen, ist Soziologe ebenfalls aus Wien, hat Lehraufträge, Professuren, Gastprofessuren wahrgenommen. Seine Forschungen kreisen um Körper, Schönheit, Emotionen, aber auch um Arbeit. Unter seinen Publikationen sei auch eine genannt, Schönheit als Praxis über klassen- und geschlechtsspezifische Körperlichkeit. Herzlich willkommen, Herr Penz. Vielen Dank für die Einladung. Wenn von klassenspezifischer Körperlichkeit die Rede ist und von Schönheit als Praxis, dann klingt das nach Aufwand, den man vielleicht treiben muss, um, wie Frau Willer schon sagte, dazu zu gehören, damit mein Körper zu dem Platz passt, den ich im Leben einnehme oder einnehmen möchte. Ist unsere Schönheitspflege Teil unserer Ortsbestimmung in der Gesellschaft? Naja, wir bestehen ja, alle von uns bestehen aus mehr als nur dem schönen Körper, sondern da spielen ja ganz andere Momente mit, was wir gelernt haben, wie viel Geld wir besitzen, wofür wir Interessen entwickelt haben. Und in diesem Kontext, in diesem größeren Zusammenhang spielt, kommt dann auch der Körper rein und spielt mit eine Rolle. Und dann unterscheidet sich halt sehr stark für bestimmte Gruppen von Menschen, wie stark die Rolle des Körpers ist. Nicht? Es gibt genug Menschen, die in Berufen arbeiten, wo Attraktivität ein großer Vorteil ist, wenn man alle möglichen Dienstleistungsberufe denken. In anderen Berufen spielt das keine Rolle, so wie in unseren Berufen. Das lebt ja mehr von der Seniorität. Sagen, wenn wir alt genug sind, dann glaubt man uns auch das, was wir sagen. Also insofern unterscheidet sich sehr stark zwischen Bevölkerungsgruppen und dann noch einmal zwischen den Geschlechtern. Und Ethnizität müsste man wahrscheinlich auch noch mit reinnehmen. Nicht? Also da gibt es gravierende Unterschiede. Professor Dr. Michael Meuser hat eben gelacht, als Sie von der Seniorität sprachen, Herr Penz. Kann uns vielleicht gleich erklären, warum. Er hat einst Erziehungswissenschaft und Politikwissenschaft studiert, vor allem aber eben auch Soziologie. Heute den Lehrstuhl für Soziologie der Geschlechterverhältnisse an der Uni Dortmund inne. Und als wir überlegt haben, wen laden wir ein, war sofort vollkommen klar, es muss, wenn schon um Schönheit, dann auch um die Männer gehen. Michael Meuser hat nicht nur über Geschlecht und Männlichkeit und kulturelle Deutungsmuster dessen geschrieben, auch über Männerwelten und Körperwissen. Zudem ist er Vorsitzender des Beirats Jungenpolitik im Bundesministerium für Familie, Frauen und Jugend. Ist das richtig? Sie waren es. Aber Sie können aus Erfahrung sprechen. Ja. Guten Abend, Herr Meuser. Ja, gut, danke schön. Vielen Dank. Täuscht denn der Eindruck, oder ist es so, dass die Männer und Jungs in Sachen Schönheit ganz anders unter Druck sind als vor 40, 50 Jahren? Nein, ich denke, dieser Eindruck täuscht durchaus nicht. Und das kann man an mehreren Phänomenen festmachen. Ich würde sagen, wir haben eine Entwicklung, die dahin geht, zumindest der Tendenz nach, dass es mal pointiert formuliert, so ist das die Zumutung, einen perfekten Körper zu haben, mittlerweile auch eine wachsende Zahl von Männern erreicht hat. Und das in verschiedenen Bereichen. Es gibt, wenn man sich etwa den Bereich der Wirtschaft anschaut, sehr deutliche Hinweise, dass, ja, da ist vielleicht nicht so sehr die Kategorie des schönen Körpers das Relevante, sondern die Kategorie des fitten Körpers. Also der fitte Körper, ein ganz wichtiger Faktor, spielt mittlerweile auch für Karrieren im Management. Das zeigt sich daran, dass Manager in sehr hoher Zahl regelmäßig Fitnessstudios aufsuchen, dass in Umfragen, die dazu gehen, welche Faktoren sind für beruflichen Erfolg wichtig. Es gibt eine Kollegin, Frau Bischof, die aus Hamburg, die das in regelmäßigen Abständen gemacht hat. Und da zeigt sich, dass so in den letzten zwei Jahrzehnten der Bereich der körperlichen Erscheinung und des fitten Körpers von den Managern selber als immer stärker relevanter Faktor benannt wird, der für berufliche Karrieren erfolgreich ist. Also das wäre ein Beispiel, der zeigt, das täuscht nicht, das ist eine reale Entwicklung. Ein anderes Beispiel, das ich anfügen möchte, ist, wenn man sich anschaut, was sich auf dem Bereich der Lifestyle-Zeitschriften getan hat, seit etwa Anfang, Mitte der 90er Jahre. Etwa Mitte der 90er Jahre gibt es auf dem deutschen Zeitschriftenmarkt die ersten Ausgaben der Zeitschrift Men's Health. Da ist immer auf dem Titelbild so ein nackter Mann mit nacktem Oberkörper und gut ausgebautem Sixpack zu sehen. Und es gibt zeitgleich, seitdem die Zeitschrift GQ, Gentleman's Quarterly, beides sind Zeitschriften, die aus dem amerikanischen Raum ursprünglich kommen, aber im deutschen Ausgaben auch aufgelegt werden. Und was man dort beobachten kann, ist eine Entwicklung, dass dort ein Wissen vermittelt wird darüber, was der Mann tun muss, um einen fitten Körper zu haben, um auch einen attraktiven Körper zu haben. Und eine zentrale Botschaft, die dort dann auch transportiert wird, lautet: Man muss in seine körperliche Erscheinung investieren, um Erfolg zu haben. Und zwar um Erfolg zu haben in sämtlichen Bereichen des Lebens. Also Erfolg beim Sex und Erfolg im Beruf. Beides hängt davon ab, dass man einen attraktiven, gut trainierten, fitten Körper präsentieren kann. Das ist jetzt zunächst mal eine mediale Botschaft. Aber dass sie auch Niederschlag findet, zeigt sich etwa daran, dass eine wachsende Zahl von Männern, nicht nur von Männern, aber auch von Männern Fitnessstudios aufsuchen, dass der Kosmetikmarkt für Kosmetikprodukte für Männer gewachsen ist. Und man sieht es an allen möglichen alltäglichen Beobachtungen, die man machen kann, dass zum Beispiel auch eine wachsende Zahl von Männern den Körper enthaart. Ronaldo ist vielleicht das prominenteste Beispiel dafür, wo das in allen Partien des Körpers, so wie man das der Presse entnehmen kann, gemacht wird. Also das sind deutliche Hinweise darauf, dass es eine andere Anforderung gibt, die an Männern eben auch gerichtet ist, sich um das ästhetische Erscheinungsbild des eigenen Körpers vermehrt zu bemühen. Arme Männer oder auch glückliche Männer, ich bin sicher, Sie werden nicht nur bemitleidet werden an diesem Abend. Wir rahmen unsere beiden Herren durch. Frauenprofessorin Dr. Simone Schütz-Bosbach kommt wie Frau Willer von der LMU München zu uns. Nicht als Soziologin allerdings, sondern als Psychologin. Sie lehrt allgemeine und experimentelle Psychologie, leitete die Max-Planck-Forschungsgruppe Körperrepräsentation und Selbstkonzept. Daran musste ich eben spontan bei der Erwähnung des Namens Ronaldo denken. Okay. Zu ihren Forschungsgebieten gehören kognitive und neuronale Repräsentation des eigenen Körpers und Selbst-Fremdunterscheidung. Klingt alles höchst interessant. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe eine neugierige Frage an Sie zum Einstieg. Ich habe das so ein bisschen ausgesponnen am Anfang, was man so zu tun hat mit all diesen schönen Pflegeprodukten, die einem nun kredenzt worden sind. Wenn es um meine Schönheit geht, dann hat das mit dem Konzept vom eigenen Selbst zu tun und das lässt sich anhand des Spiegelbilds überprüfen, das mir aber in Wahrheit vielleicht den Blick der anderen hineinspielen soll. Was geschieht da eigentlich, wenn ich mich im Spiegel anschaue? Prüfe ich da, ob ich der Norm genüge? Betreibe ich selbst Fremdunterscheidung? Was ist das? Ja. Okay, also zunächst mal über den Körper findet ja unser Ich, unser Subjektives, eine fassbare Realisierung, wenn Sie so wollen. Und das passiert einmal auf einer Ebene, die uns so im Alltag eigentlich gar nicht bewusst ist. Also das sind unsere Handlungen, das sind Berührungen, die von außen kommen. Und all das vermittelt im Grunde so ein Urheberschaftserleben. Also zum Beispiel, wir gehen zum Lichtschalter, betätigen den, das Licht geht an. Also solche einfachen Ursache-Wirkungsprinzipien, die vermitteln schon mal ganz fundamentale Erleben oder Erfahrungen in unserem Alltag, nämlich dass wir Autor von bestimmten Effekten sind, dass wir unsere Umwelt quasi gestalten können. Aber dass wir natürlich auch Träger, wenn Sie so wollen, eines Körpers sind, also dass wir bestimmte Berührungen am eigenen Körper erfahren und dann eben auch das Bewusstsein haben, dass es mein Körper, an dem das passiert. Das ist ein Aspekt, der wird uns im Alltag eigentlich so gar nicht bewusst. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt, auf den Sie jetzt hinaus wollen, nämlich wenn wir uns im Spiegel betrachten. Das ist das, was wir in der Wissenschaft als Körperbild bezeichnen. Also im Grunde das Erkennen des eigenen Selbst im Spiegel als Reflexion oder auch eben so, wie uns andere Personen im Alltag sehen. Und dazu gehören eben, das ist einfach nicht nur das Erkennen eines Person, eines Körpers, der zu mir gehört, sondern da spielen im Grunde auch so affektive Aspekte eine Rolle. Also Bewertungen, finden wir gut, was wir da sehen, oder gibt es da noch Optimierungspotenzial? Und da sind wir dann wieder bei möglicherweise dem Impuls, dann vielleicht ein Fitnessstudio aufsuchen zu wollen. Also da gibt es unterschiedliche Bereiche, die man da versucht zu integrieren auch. Man weiß in der Wissenschaft noch nicht, wie diese beiden Arten der Körperrepräsentation zusammenhängen, aber das Körperbild ist sicherlich eins, wo das soziale Umfeld eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also wir haben wenn wir den Vieren ein erstes Mal zugehört haben, wird es schon klar, gesellschaftliche Entwicklung und Zusammenhänge, das Geschlechterverhältnis untereinander der jeweiligen Geschlechter zu sich selbst, Differenzen zwischen Gesellschaftsschichten, Selbstvergewisserung auf allen Ebenen, neuronale Prozesse, Psychologie. Mit einem Wort, wenn es um Schönheit geht, geht es um alles. Deswegen sind Sie ja auch hier. Also los und ein bisschen der Reihe nach, immer wieder schön der Lebenswelt entlang. Ich würde am Anfang gern Bestandsaufnahme mit Ihnen machen und mal überprüfen, ob diese steile These, die wir dem Abend als Überschrift mitgegeben haben, ob die überhaupt standhält. Man merkt ja vielleicht auf Anhieb gar nicht, dass es eine steile These ist, weil sie einem schon so vertraut vorkommt, der Körper als Kultobjekt. Da stecken ja aber zwei Behauptungen drin, könnte man sagen, dass nämlich der Körper eine kultische oder quasi kultische Funktion übernehme, also etwas auch ersetze vermutlich dann, und dass er dabei zum Objekt werde oder als Objekt fungiere. Herr Penz, welche Anzeichen gäbe es wohl dafür? Gibt es so etwas wie einen Körperkult überhaupt oder ist das übertrieben? Naja, also der eine Punkt, der jetzt mehrfach angesprochen wurde, ist, dass schon sehr viel Aufmerksamkeit in unserer Kultur auf den Körper gelegt wird. Mehr vielleicht als jemals davor. Ich bin mir allerdings gar nicht so sicher, ob das stimmt. Aber jedenfalls gibt es eine massive Ästhetisierung und einen massiven Ästhetisierungsdiskurs um den Körper herum. Ich habe nur daran gedacht, weil Michael gesagt hat, dass die Männer so auf ihre Fitness jetzt schauen. Wir haben immerhin eine lange Geschichte des männlichen Sports, wo also sehr viel so an Männlichkeit in körperliche Aktivitäten investiert wurde. Und das insofern nicht ganz so neu erscheint. Also da wird nur was fortgesetzt, was eine lange Geschichte mittlerweile hat. Also das auf der einen Seite. Und ich habe ein bisschen Probleme damit, den Körper als Objekt zu begreifen. Der Körper ist das, was uns vielleicht am stärksten ausmacht. Es gibt nichts Näheres, das wir haben, als den Körper gewissermaßen. Und es gibt eine Geschichte in unseren eigenen Disziplinen, da sehr stark auf Kognition, Rationalität, Denkprozesse und Ähnliches zu setzen und gleichzeitig den Körper abzuwerten in diesem Zusammenhang und ihn dann eben auch als Objekt zu betrachten. Das ändert sich gerade im Augenblick. Es gibt neuere Traditionen, wo versucht wird, das stärker wieder zusammenzudenken, sodass es nicht zu dieser Dichotomie kommt. Auf der einen Seite habe ich den Körper als Ding, als Objekt, den ich durch mein Gehirn betrachte, sondern das spielt alles sehr stark zusammen, so wie auch unser Erleben sehr stark oder unser Leben insgesamt sehr stark körperliche Bezüge hat, immer. Das heißt, wir denken nicht nur, sondern der Körper bestimmt unser Denken mit, wenn man so will. Sie haben es ja erwähnt, ich arbeite sehr stark über Emotionen in letzter Zeit und diese emotionale Zuwendung, diese Affekte, die da eine Rolle spielen, das sind körperliche Prozesse und diese körperlichen Prozesse bestimmen mit, worüber wir denken und wie wir darüber denken. Frau Willer, vielleicht ist es ja etwas, das man paradox zusammendenken kann, dieses Subjektivste, das wir haben, der Körper selbst, in dem Denken und Körperlichkeit zusammenfließen, wie Herr Penz das gerade geschildert hat, und dann eben doch gewisse Objektivierungstendenzen, wenn ich an meinem Körper herummodelliere, fast als wollte ich eine Statue noch ein bisschen schöner machen mit Botox, aber dann auch vielleicht etwas größeren Operationen an Brüsten, Nasen, Popos und sonst wo. Deutet das doch darauf hin, dass über die Ästhetisierung hinaus etwas Kultisches im Spiel ist? Ach ja, also ich finde den Begriff des Kults ein bisschen, also der ist mir fremd. Ich weiß mal nicht genau, ob man das so sagen kann, sollte, aber andererseits ja, warum nicht? Aber ich würde es auch nicht überdramatisieren, ein bisschen vielleicht anders als mein Vorredner. Würde ich zumindest etwas relativieren, dass wir es in der Gegenwart mit so einer zumindest sehr intensivierten Körperkultigkeit oder einem Körperkult zu tun hätten. Ich glaube aber, was wirklich Spezielles für die zeitgenössische Situation ist, eine extrem starke, wir nennen das Individualisierung in Bezug auf unsere eigenen Körper. Nämlich, dass jede und jeder individuell haftbar, verantwortlich gemacht wird und adressiert wird als du bist deines Körpers Schmied sozusagen. Und das ist eine historisch wirklich neue Situation, zumindest für zum Beispiel den westeuropäischen Kontext. Also dass sozusagen sowas wie soldatische männliche Körperlichkeit oder das Korsett, also eine bestimmte bürgerliche Weiblichkeit, eine bestimmte Silhouette, die Haare der Sissi und so weiter. Also diese Art der Körpernormierung und Gestaltung und Zurichtung, wenn man so will, die ist alles andere als neu. Aber das bislang, soweit ich jedenfalls die Geschichtswissenschaft in dem Zusammenhang kenne, bislang haben wir sozusagen eigentlich eine Situation, in der vorgegeben ist, wer wie sozusagen körperlich zu sein hat. Also von den Zünften und ihrer Kleider- und Frisurenordnung über eben die bürgerliche Silhouette mit dem Korsett und so weiter. Da haben wir uns immer mehr auch von befreit. Das ist auch eine Befreiungserzählung. Es ist nicht nur eine Zurichtungserzählung. Und wir haben Freiheitsgrade gewonnen, nämlich individuell mit unseren Körpern umzugehen, wie wir es jeweils individuell für richtig halten. Natürlich ist das auch gesellschaftlich genormt und natürlich gehen damit auch neue Zwänge einher. Aber das ist eben diese neue sozusagen Situation, die wir haben, dass wir so individuell adressierbar sind für dafür, wie wir aussehen. So jedenfalls die Ideologie. Niemand ist mehr oder ist überhaupt der eigenen Körperlichkeit ausgeliefert. Das ist wirklich das Neue dieser Situation. Und das sehen wir sehr stark in den Medien, in den Nachmittagsformaten, in den Makeover-Formaten und so weiter, wie es eigentlich auch bei Heidi Klum und diesen Supermodel-Shows ja eigentlich nie darum geht, schön oder irgendwie zu sein, sondern erfolgreich zu sein, zu scheitern oder weiterzukommen, an sich selber zu arbeiten, einen Leistungswillen zu verkörpern, sich den Challenges des Lebens sozusagen zu stellen. Das ist das, was wir sehen, was uns so lustvoll gruselt, auch im Fernsehen. Und das ist sozusagen diese neue, auch in Bezug auf den Körper, die neue Situation, dass wir individuell haftbar gemacht werden dafür, wie wir aussehen, wie gesund wir sind, wie fit wir sind, wie lange wir leben, wie gesund und so weiter. Das ist neu. Frau Schütz-Bosbach, wenn mir diese Verantwortung zugewiesen wird, du bist deines Körpers Schmied und damit deines Erfolges und Glückes Schmied, komme ich da nicht in gewisse Wahrnehmungsschwierigkeiten hinein, wenn ich immerzu an dem arbeiten muss und es verändern muss und auf dem Stand halten muss, was ja doch irgendwie identitätskonstituierend ist und womöglich, indem ich älter werde, auch sich verändern und verfallen darf, einem ganz natürlichen Prozess folgend. Den soll ich ja stoppen, den soll ich aufhalten, den soll ich dem Schein nach vielleicht sogar fast umkehren. Bringt mich das nicht in eine permanente Identitätskrise? Also dazu würde ich jetzt sagen, auch vielleicht dann gleich an Sie anschließend. Also natürlich ist das Erstreben oder das Streben nach physischer Attraktivität erreicht man dadurch, dass man sich umschaut. Also was ist sozusagen, was finden andere schön? Also da gibt es soziale Normen, die etabliert werden und anhand derer wir unsere eigene physische Attraktivität versuchen auszurechnen und dann eine möglichst großmögliche Passung zu erreichen. Aber was man eben auch dazu sagen muss, bei all der Individualisierung, die man jetzt durch Kleidung oder Mode oder Betonung von anderen körperlichen Merkmalen, Piercing, Tattoos und so weiter erreichen kann, gibt es auch sowas, was man als universelle Schönheitskriterien bezeichnen kann. Also da gibt es psychologische Untersuchungen, dass man genau beschreiben kann, was eigentlich ein attraktives Gesicht zum Beispiel ausmacht. Und da gibt es zwei wesentliche Kriterien. Das eine ist Durchschnittlichkeit, also das hat man rausgefunden, man hat Versuchspersonen unterschiedliche Gesichter gezeigt, beziehungsweise die Gesichter dann zu einem Mittelwert gefasst und dabei rausgefunden, dass das gemittelte Gesicht immer als attraktiver beurteilt wurde als diese Einzelgesichter, die schon schön waren. Und auch Symmetrie, also dass sozusagen die Übereinstimmung von rechter oder linker Gesichtshälfte, dass das ein wesentliches Merkmal ist. Und was sich bei der Mittelung auch zeigt, die Haut wird reiner. Also da sind so ein paar Merkmale, die sogar kulturübergreifend bestimmen oder darüber entscheiden, ob wir etwas als attraktiv bewerten oder nicht. Das Ganze kann man auch auf den Körper übertragen. Da gibt es auch mathematische Herangehensweisen. Man berechnet zum Beispiel, bei Frauen kann man das Verhältnis von Taille zu Hüfte bestimmen und da einen bestimmten Wert, also Verhältnis von Punkt 7 gilt als besonders oder wird als attraktiv eingeschätzt. Das verändert sich auch im Laufe unserer Entwicklung, also von und eben geht im Zusammenhang mit der Geschlechtsreife. Das heißt also jetzt im Beispiel der Frau, Frau wird die Hüfte breiter im Vergleich zur Taille und das signalisiert eben Fruchtbarkeit. Also das ist die evolutionstheoretische Erklärung, dass das eben dieses Körperverhältnis dann als besonders schön eingeschätzt wird. Das ist ganz unabhängig von der zusätzlichen Individualisierung, die man hernehmen kann. Und das ist auch, was man auch als besonders vertraut wahrnimmt. Vertrautheit ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, der darüber entscheidet, ob ich etwas schön finde oder was weniger schön finde. Gibt es bei Männern auch. Da geht es um die Verhältnis von Schultern zu Hüfte, was auch einem bestimmten Wert entsprechen kann. Also das kann man sozusagen objektive Kriterien festmachen. Das heißt, der Kultus, wenn es ihn denn geben sollte, wir können das Wort damit dann auch beerdigen für diesen Abend gerne, wenn Sie damit alle vier einverstanden sind, bezöge sich auf etwas, das sich halbwegs objektivierbar beschreiben ließe in bestimmten Parametern. Und genau. Das ist eine Herausforderung an die Zunft der Soziologen, vermute ich. Denn was evolutionsbiologisch argumentiert wird und vielleicht auch psychologisch transhistorisch, das kann nicht unbedingt so stehen bleiben, Herr Meuser, oder? Wie sieht das aus? Nein, ich denke, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was als Widerspruch gesehen werden muss, wenn man gleichzeitig feststellt, und das, glaube ich, ist unbestreitbar, dass sich die Normen dahingehend, was als attraktiv, was als schön betrachtet wird, im historischen Prozess ändern und auch von Gesellschaft zu Gesellschaft andere sind. Also das ist ja nochmal eine andere Frage als das, was Frau Schulz-Bosbach angesprochen hat. Also da, glaube ich, ist jetzt nicht eine Kontroverse anzuzetteln, die so gar nicht Schade. Existiert. Okay. Nein, ich denke, da müsste man noch genauer jetzt in die Diskussion eintreten, ob das einander ausschließt. Aber dass zum Beispiel in bestimmten Zeiten der behaarte Männerkörper als attraktiv wahrgenommen wird und gegenwärtig eher der unbehaarte Männerkörper als attraktiv wahrgenommen wird, das unterliegt gesellschaftlichen Bewertungen und Maßstäben, die sich verändern im historischen Prozess. Also ich habe vor einiger Zeit mal im Fernsehen einen alten James-Bond-Film gesehen mit Sean Connery und ja, also es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen hier. Und da war zum Beispiel die Begeisterten halten sich dezent zurück. Und da war also, Frau Willer, das war Frau Willer für unsere Hörerinnen und Hörer. Da war die Achselbehaarung völlig selbstverständlich, ja, was heutzutage eben auch bei Männern nicht mehr, gerade auch in Filmen zu sehen ist. Also auf der Ebene ändern sich sehr wohl die Schönheitserwartungen, die Schönheitsnormen und das unterliegt kulturellen, gesellschaftlichen Einflüssen. Ich meine, was Sie hier gesagt haben, war, dass eine bestimmte, dass nicht die Extreme als schön wahrgenommen werden, sondern eher eine mittlere, durchschnittliche Erscheinung. Aber was dann die mittlere, durchschnittliche Erscheinung ist, das unterscheidet sich durchaus meiner Wahrnehmung nach zwischen verschiedenen Epochen und auch zwischen Kulturen halt. Wenn aber, Herr Penz, und ich meine bei Ihnen gelesen zu haben, dass Sie nicht ganz einverstanden sind mit der evolutionsbiologischen Argumentation, wenn dann Gesichter aus verschiedenen Kulturen übereinander geblendet werden, Fotos von Gesichtern, und eben doch sich eine Art mittleres Durchschnittsgesicht mit einem hohen Grad an Symmetrie als das von den jeweils den unterschiedlichen Kulturen Angehörigen attraktivste herauskristallisiert. Spreche das nicht doch dafür, dass es immerhin auf ein paar Punkte bezogen sowas geben kann wie objektive Parameter für Attraktivität und Schönheit? Ja, weil wir reden im Laufe der Geschichte von völlig unterschiedlichen Welten, auch was die Schönheit angeht. Wenn der Schönheitsdiskurs im Feudalismus ist ein ganz anderes der Schönheitsdiskurs, den wir heute führen. Und in diesen feudalen Zeiten war nur eine kleine Minderheit überhaupt mit Schönheit beschäftigt. Kein Mensch hat sich über Schönheit Gedanken gemacht sonst. Das wird erst zu einem großen Spiel im Verbürgerlichungsprozess, nicht im 19. Jahrhundert. Und da setzen wir neue Maßstäbe und da beginnt das Spiel neu, das wir bis heute spielen um die Schönheit herum. Also, und da kann man auch sagen, ich würde das überspitzt zu formulieren, wir sind ganz andere Menschen heutzutage, nicht als Menschen von vor 200 Jahren. Die haben auch nicht so gefühlt wie wir. Also wenn die so schmerzempfindlich wie wir gewesen wären, die hätten nicht lang gelebt, sozusagen in der damaligen Zeit. Ja, haben auch nicht lang gelebt, das stimmt auch wieder. Und das betrifft aber auch die Schönheitsmaßstäbe. Nicht? Also es ist eine andere Welt, in der Schönheit verhandelt wird. Nicht? Unsere Verhältnisse sind auch nicht mit dem antiken Griechenland zu vergleichen. Nicht auch da eine Gesellschaft, die aus der Ausbeutung von Sklaven ihren Gewinn zieht, damit überhaupt nur ein kleiner elitärer Kreis sich Gedanken darüber machen kann, was als schön erscheinen kann. Eine sehr homoerotisch ausgerichtete Kultur, wo Frauen eine völlig untergeordnete Rolle spielen. Also all das ist ganz anders als heutzutage. Und das ist der jeweilige Kontext, in dem Schönheit eine Rolle spielt. Ist das ein Widerspruch zu dem, was Sie sagten, Frau Schütz-Bosbach, oder geht das durchaus miteinander überein? Ich glaube, das geht durchaus auch zusammen. Ich sehe da jetzt keinen direkten Widerspruch. Ich glaube, man muss sich auch die Frage stellen, also was meint man, was bedeutet der Begriff der Schönheit, Attraktivität? Impliziert das gleichzeitig auch die Intention, irgendwas haben zu wollen? Oder ist es einfach, was man sozusagen bewertet und dann erstmal stehen lassen kann? Es gibt da interessante Untersuchungen aus einer relativ jungen Forschungsrichtung, die sich Neuroästhetik schimpft. Also es vergeht eigentlich, also viele Disziplinen bedienen sich diesem Präfix Neuro, unter anderem eben auch eine Richtung Neuroästhetik. Neuro bedeutet hier, dass man versucht herauszufinden, was im Gehirn eines Beobachters passiert, wenn er bestimmten künstlerischen Exponaten ausgesetzt ist. Und da gibt es eine Untersuchung, die Autoren haben verschiedene Menschen, Versuchspersonen mit unterschiedlichen Räumen konfrontiert. Die waren entweder gerundete Formen oder so streng bauhausartige lineare Formen. Und die Versuchspersonen wurden eben angewiesen, dann zu entscheiden, wie schön empfinden sie diese Gebäude. Und während sie diese Beurteilung getroffen haben, hat man eben die Hirnaktivität mittels Magnetresonanztomographie erfasst. Und was man herausgefunden hat, dass Bereiche des Gehirns, die man dem Belohnungszentrum zurechnet, dann anspringen, wenn Menschen mit so gerundeten Formen konfrontiert sind. Also das sozusagen, also die ein Objektiv oder das Gehirn, wenn man so will, natürlich unser Gehirn findet nichts und denkt nichts, aber das Gehirn sendet eine Belohnung, wenn man mit diesen rundlichen Bauformen konfrontiert ist. Aber hinterher gab es eine Diskrepanz zu dem, was die Versuchspersonen dann beurteilt haben. Die wollten nämlich alle diese bauhausartigen, architektonischen, streng linearen Gebäude, also die wollten sie dann eher haben. Also da gibt es durchaus eine Diskrepanz. Und ich denke, auch hier bei bestimmten Moderichtungen ist es eben auch so. Also was gibt es jetzt neuer Trend? Sie sprachen gerade die Haare an. Jetzt gibt es doch diesen neuen Trend, dass eine bestimmte Männergruppe sich lange Bärte, kann man sich dann fragen. So neu, ja, aber das ist irgendwie sehr auffällig, finde ich jetzt. Aber ich glaube, wir alle wollen endlich Antwort auf die Frage, warum? Warum sind diese langen Bärte nun wieder da? Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist eine Erfüllung von einer sozialen Norm. Also das hat man gerade. Das hat aber nichts damit zu tun, ob man das wirklich schön findet oder haben will. Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Impulse, die damit verbunden sind. Frau Willer. Mal eine soziologische Antwort auf die Frage nach dem Warum. Das hat, glaube ich, sehr wenig mit sozusagen objektiven Neuronen, Ziffern oder sowas zu tun, sondern tatsächlich meine Lesart jedenfalls wäre, lange Bärte bei Männern in Westeuropa suggerieren eine Art von organischer Natürlichkeit, also ein Typus Mann, der sozusagen jetzt dann steht für etwas Erdiges, für etwas Handwerkliches, für sozusagen diesen Lumbersexual Man, den hatten wir auch letztes Jahr irgendwann die Medien auserkoren, also den Holzfäller-Macho-Mann. Also so eine Art von Ästhetik, die sozusagen jetzt nach vielleicht eher eine Art von zum Beispiel sterilerer, und das meine ich nicht werten, sondern sozusagen zum Beispiel enthaart, sehr gereinigt, sehr glatten, sehr geschlossenem Körper, jetzt sozusagen eine Ästhetik stärker des organisch, ökologisch, naturorientierten hat, aber nicht eine Art von Natürlichkeit, die gewissermaßen ja verwahrlost oder so wäre, sondern die eben zum Beispiel eben in diesem langen Bart diese Quadratur des Kreises vollführt, wie auch immer das am Bart dann aussehen mag, aber einerseits organisch natürlich und andererseits sehr gepflegt und sehr gestylt zu sein. Und ich glaube, in Bezug auf das, was wir jetzt sehr diffus irgendwie Schönheit nennen oder etwas, was attraktiv ist oder gut anzusehen oder stylisch oder so, da spielt diese Quadratur des Kreises immer so eine wichtige Rolle. Dass es einerseits nach etwas aussieht, was sozusagen jenseits unserer Verfügbarkeit ist, also was sozusagen eine Schönheit, die einem gegeben ist oder die in der Natur beispielsweise liegt, so etwas Naturschönem einerseits, und andererseits aber auch zum Ausdruck bringt, da hat sich jemand Mühe gemacht, da hat sich jemand was bei gedacht, da ist eine ethische Haltung dahinter. Und das beides zu verknüpfen, das gelingt beispielsweise im Bad. Und das ist sozusagen sehr zeitspezifisch. Das hat, ja, tatsächlich, glaube ich wirklich. Und das hat zu tun mit einem bestimmten Lifestyle im Moment, wo wir generell hier in Westeuropa ja oder in Deutschland speziell, in Westdeutschland vor allem, eine starke Orientierung an nachhaltigem Konsum, an grünem sozusagen Lifestyle haben, an regionalen Produkten und so weiter. Und das alles sozusagen ist diese ja, Ästhetik des Natürlichen. Und es gibt auch ganz interessant noch neben Men's Health und GQ und solchen Zeitschriften eben auch Männerzeitschriften, die genau dieses aufgreifen. Walden möchte ich allen mal empfehlen. Unfassbare Zeitschrift, die sozusagen nur davon lebt, dass es eigentlich thematisiert, Taschenmesser, welches sind die besten und Outdoor-Gear und wo kann man Kanu fahren in Deutschland und also so. Das sozusagen was Männer eben so interessiert. Ne? Ja, aber Obacht. Es ist nicht sozusagen das krude, fleischige Steak. Es ist auch nicht Bier. Beef, es gibt auch eine Zeitschrift. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist... Und da weiß der Kollege viel mehr noch oder genaueres als ich. Das ist wirklich auch sehr milieu- und schichtspezifisch. Ne? Das ist eben nicht Beef, sondern ein bisschen mehr, naja, so. Also Sie werden Bärte nach diesem Abend nie mehr so betrachten wie bis heute. Und zudem ist es eine Win-Win-Situation, denn es gibt ja noch eine Schönheitsindustrie. Und wenn ich es als Non-User richtig beobachte, ist eine ungeheure Fülle von Pflegeprodukten rund um den kultisch zu hegenden Bart auch auf den Markt geraten. Was mich zu der Frage bringt, Herr Penz, Sie haben nämlich sehr interessante Beobachtungen mitgebracht. Auch das könnten Zugehörigkeitssignale sein, die man da sendet. Und wenn ich Ihnen folge, dann gibt es noch heute so etwas wie Klassen- und oder schichtenspezifische Schönheitspflege, die sich so ausprägt, dass teilweise zwischen einem Mann einer etwas gehobenen Gesellschaftsschicht und dem Mann der unteren Gesellschaftsschicht wesentlich größere Unterschiede bestehen mit Blick auf Schönheitsempfinden und Schönheitspflege als etwa zwischen Mann und Frau auf ein und derselben Augenhöhe innerhalb der Gesellschaft. Ja, ja, ist das also richtig? Zum einen vielleicht noch, um anzuschließen, was gerade gesagt wurde, auch, und das passt ja gut zusammen, nicht, nennen wir es beim Namen die Hipster, das sind auch nicht irgendwelche Leute in unserer Gesellschaft, sondern die sind ganz gut gebildet, die haben ein ökologisches Gewissen bis zu einem gewissen Grad, die essen auch vegetarisch oder vegan. Und ähnliches. Also da ist Bildung im Hintergrund, ein Körperbewusstsein, das mit dieser Bildung zusammenhängt und ähnliches. Also das ist nicht ein beliebiges Milieu, da geht quer durch die Bevölkerung Deutschlands sozusagen, sondern es ist eine ganz spezifische Gruppe. Und dieses Beispiel kann man jetzt also auf größere Gruppen übertragen, ja, abhängig von den Ressourcen, die man in seinem eigenen Leben hat, sei es monetär, sei es durch die Bildung, unterscheiden sich auch die Schönheitsanstrengungen und sie unterscheiden sich auch dahingehend, welche Ziele man mit der eigenen Verschönerung verfolgt oder erreichen kann, wenn Sie so wollen. Nicht wie gesagt, wenn die Schönheit eine Ressource ist, die herausragt für mich aus dem Kanon dessen, worüber ich verfüge an Lebenschancen, dann investiere ich natürlich relativ viel in diese Ressource. Und wenn sich noch dazu auf ein berufliches Ziel lenken lässt, ja, klarerweise investiere ich dann mehr in meine eigene Schönheit als andere Bevölkerungsgruppen. Nicht? Und letztendlich führt das, also wenn man das jetzt generalisiert und erweitert, genau zu diesem Resultat, dass Sie erwähnt haben, dass teilweise, also in sehr viele Schönheitsanstrengungen in den obersten Bildungsgruppen getan werden. Michael hat es erwähnt, dass, um Seriosität zu repräsentieren auf der Männerseite und eigenartigerweise um Authentizität und Natürlichkeit zu zeigen auf der Frauenseite. Das ist mit ungeheuren Anstrengungen verbunden, natürlich sein zu wollen. Nicht so, dass sich die in ihren Anstrengungen und im Aufwand, der betrieben wird, sehr ähneln. Also sehr viel ähnlicher sind, muss man sagen, als beispielsweise innerhalb der Männergruppe die Unterschiede zwischen denen, die ich gerade erwähnt habe, und eher bildungsfernen Milieus, die wirklich körperlich arbeiten, die ihren Körper als Instrument auch gebrauchen, die schwitzen bei ihrer Arbeit, die müde sind nach einem ganzen Tag manueller Arbeit und die damit auch kein großes Verständnis und auch keine große Lust dafür aufbringen, sich dann noch der Verschönerung ihres Körpers zuzuwenden, wenn sie mal den Arbeitstag überstanden haben. Das gilt aber nicht unbedingt für Frauen, die diesen Männern, die Sie da gerade zuletzt geschildert haben, zugehören, ist das richtig? Die treiben relativ großen Aufwand. Ja, das hängt sehr stark, so würde ich das argumentieren, mit den Zielen und den beruflichen Aussichten zusammen. Nicht bildungsferne Frauen sind eher in unteren Dienstleistungsberufen zu finden, wo Attraktivität, also körperliche Schönheit, ein wichtiges Asset ist. Nicht, denken Sie an den Verkauf im Einzelhandel und ähnliche Berufe. Nicht, da spielt Attraktivität eine große Rolle. Das ist nicht mit besonders viel jetzt beruflicher Qualifikation verbunden, schon auch, aber da spielt der Körper eine große Rolle. Bei den Männern aus diesem Milieu, die sind in ganz anderen Berufen tätig. Nicht, und insofern, wie gerade erwähnt, nicht, und insofern unterscheidet sich das sehr stark. Herr Meuser, Herr Penz hat gesagt, es ist ungeheuer anstrengend, natürlich zu sein. Das leuchtet unmittelbar ein, wenn der Imperativ sei einfach, der du bist, erstmal die Klärung dessen voraussetzt, wer man überhaupt sein wollen könnte. Und die Optionen sind gegen unendlich inzwischen. Wenn ich also einen Bart habe, der mich so in etwa in diese Hipster-Zone einzureihen hilft, zugleich aber ein Interesse an Tattoos, setze ich dann schon wieder ein weiteres Statement, denn das ist ja nun im Grunde das Gegenteil einer natürlichen Selbstbeschriftung. Auf der einen Seite, ja, aber ich denke auch, der Bart ist inszenierte Natürlichkeit. Ja, was Paula Villa ja eben auch beschrieben hat, also der ist ja aufwendigst hergestellt. Man muss sehr viel Zeit investieren, Pflege investieren, damit er als natürlich rüberkommt. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Merkmal, was nicht nur an dem Beispiel sich zeigen lässt, dass insgesamt ein großer Teil der Körperarbeit, die Menschen investieren, daraufhin gerichtet ist, Zeit, Geld zu investieren in eine Erscheinung, die als möglichst natürlich wahrgenommen wird. Ja, also selbst bei den, das kann Paula Villa sicherlich noch besser ausführen, selbst da, wo es um kosmetische Chirurgie geht, ist der Anspruch, die Erwartung, dass man nach einer solchen Behandlung ein natürlich schönes Aussehen hat. Man will ja gerade nicht als Kunstprodukt nachher wahrgenommen werden, sondern man will dem eigenen Selbstanspruch, den eigenen Selbstempfinden haben, nach ein körperliches Erscheinungsbild haben, das dem eigenen Wesen am besten entspricht. Aber das ist hochgradig hergestellt und aufwendig hergestellt. Und insofern sehe ich da jetzt gar nicht den Unterschied, was das betrifft, zu den Tattoos, ja, die dann, ja, wie Sie sagen, bei den Hipstern eben auch zu beobachten sind, aber nicht nur bei den Hipstern. Was gerade das Beispiel Tattoos, denke ich, sehr gut zeigt, ist ein Aspekt, der ein Stück weit auch quer liegt dazu, dass es, wie Otto Penz ausgeführt hat, nach wie vor milieu- und schichtspezifische Schönheits- und Ästhetiknormen gibt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch das Phänomen, dass manches nicht mehr so klar zuzuordnen ist zu bestimmten Milieus. Wenn man schaut, wo Tattoos vor 5, 6 Jahrzehnten zu sehen waren, dann war das bei Seefahrern und bei Gefängnisinsassen. Ja? Inzwischen, das haben wir, glaube ich, alle jetzt bei der Fußball-EM, soweit man sich das angeschaut hat, beobachten können. Die haben nicht so viel Körperfläche, wie sie gern tätowieren würden. Ja, also da scheint es ja mittlerweile zur Pflicht geworden zu sein, sich großflächig zu tätowieren. Aber man beobachtet es genauso in den Universitäten, in den Hörsälen und Seminarräumen. Ja, dass auch dort eben das sehr stark verbreitet ist und übrigens nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen, bei Studentinnen verbreitet ist. Also hier hat man eine Entwicklung, die quer liegt zu, vielleicht müsste man noch genauer schauen, was auf den Tattoos dargestellt wird. Ja? Also dass da dann wieder feine Unterschiede zu beobachten sind, die auf Schicht- und Milieuzugehörigkeiten verweisen. Also insofern ein sehr komplexes Phänomen, das keine so unilinearen, simplen Antworten ermöglicht, was die Zuordnung und die Gründe betrifft. Frau Schütz-Bosbach, ich habe ja das Privileg, dass ich ganz wild denken darf hier. Ich bin ja nicht vom Fach. Ich komme eben auf die wilde Idee, dass diese Tattoos möglicherweise zu tun haben könnten damit, dass man sich in einer Welt befindet, die immer mehr von Virtualitäten gekennzeichnet ist und dass ich vielleicht erst echt und wirklich mich anfühle, wenn ich dem Körper auch körperlich etwas eingeschrieben habe, was da bleibt und gar nicht mehr weggeht, es sei denn unter großem Aufwand, der da nochmal zu treiben ist. Kann das mit Selbstrepräsentation in diesem Sinn zu tun haben? Ja, Sie sprechen einen ziemlich wichtigen Aspekt an, finde ich, weil die Diskussion, die wir ja jetzt in den letzten Minuten geführt haben, also die inszeniert Körper als Objekt, also so wie wir von außen auch immer mit der zugrunde liegenden Annahme, dass Tattoos einfach für die Außenwirkung auf den Körper aufgebracht werden, dass man Bärte hat für die Außenwirkung, um sozusagen etwas für sein soziales Umfeld darzustellen. Aber das ist eben nicht nur. Also wir erleben, Körper ist eben auch wichtig für unsere subjektive Erfahrung. Also wir haben hier einen Perspektivenwechsel eine Perspektive, die wir auch einnehmen können, die uns sozusagen aus der ersten Person in Richtung Welt uns durch den Körper erleben lässt. Also dazu gehört sicher, dass, wenn man jetzt sich Tattoos auf den Körper schreiben lässt, erfährt man die eigenen körperlichen Grenzen ja in gewisser Weise auch. Also sozusagen, dass man da einfach auch Körperlichkeit einfach erfährt und zwar aus der ersten Person. Und das hat viel stärker mit einer Subjektivität zu tun. Das ist ein Akt, der mit Schmerzen verbunden ist und Selbstverletzung etwa hat auch mit Schmerz zu tun. Ich gehe noch einen Schritt weiter in meinem wilden Denken. Ist das auch ein autoaggressiver Akt? Ist vielleicht diese Zunahme von Tattoos in der Gesellschaft ein Zeichen dafür oder ein Ausweis dessen, dass da etwas schwelt und schmort, was sich in dieser Weise autoaggressiv zum Ausdruck bringt? Also ich selber finde gerade Tattoos sind, da würde ich Ihnen auch widersprechen in der Deutung. Also ich glaube gerade Tattoos sind so ein Beispiel dafür, wie Menschen subjektiv, immer subjektiv, klar. Und also ich glaube, all das, was wir dargestellt haben, soziologisch, ist nie nur gedacht von als Außenwirkung, sondern auch als sozusagen subjektiv, als leibliches, um es auch noch genauer zu sagen, Selbstverhältnis. Aber gerade Tattoos, meiner Wahrnehmung nach, Erfahrung nach, sind sie eher was, wo Menschen eher sich und Körperteile stark verobjektivieren. Also beim Tätowieren ist ja so interessant, dass es auch ganz stark um Fragmente, um Teile des Körpers geht, um genau wo und so weiter. Und ich glaube, dass andere Formen eher, also autoaggressiv würde ich es nicht nennen, das ist auch sehr sozusagen vielleicht nicht wertend gemeint, aber ruft immer so Wertungen auf. Aber es gibt sehr viele Körperpraxen, die wir so im Alltag kennen und erleben, auch gerade in der Gegenwart, die sehr stark eher also davon leben, dass sie wehtun sollen, damit sie funktionieren. Das ist natürlich Sport, ganz wesentlich, das von Ihnen vorhin schon erwähnte Fitness. Das ist zum Teil aber auch Essen, also Essen im Sinne von hungern, warten, sich belohnen, bestimmte Dinge essen, der Verzicht auf Bestimmtes. Also da würde ich eher sowas wie, wir hatten vorhin den Begriff des Kults, jetzt würde ich den Begriff des Opfers irgendwie auch bringen, also will das nicht religiös überhöhen, aber wir haben eine ganze Menge Körperpraxen im Alltag, die gar nicht so spektakulär sind, die auch nicht mit Geräten oder so einhergehen, aber die mit Selbsterfahrung der Leiblichkeit, also des inneren Erlebens einhergehen, von Verzicht, von Opfer, von etwas Aufschieben, von Schmerz, also auch dieses Imperativ, diese Zumutung. Geh immer über eine Grenze drüber, noch härter trainieren, noch gesünder essen, noch leistungsfähiger werden, noch powermäßiger neppen und schlafen und so. Also sozusagen so eine Grenzüberschreitung. Das ist, glaube ich, würde mir für die Gegenwart eher einfallen als Paradigma, denn als Schmerz. Aber dieses Grenzüberschreitende und sich selber über Grenzen hinaustreibende als maximale Form der Selbstdisziplinierung, das hat ja vielleicht auch eine schmerzhafte oder auch eine von ja, intensiven Gefühlen und Erleben begleitete Dimension. Aber Tattoos finde ich gerade so ein schlechtes Beispiel dafür, weil im Übrigen glaube ich auch, dass sowohl Kosmetikchirurgie und Tätowierung von vielen Menschen gar nicht als so etwas Definitives wahrgenommen werden. Die werden ja oft so verhandelt, als das ist dann ultimativ. Sie hatten das vorhin auch so erwähnt, das bleibt dann. Ich glaube, es gibt im Alltag eine Pragmatik, eine Praxis, einen pragmatischen Umgang mit kosmetischer Chirurgie, mit Tätowierung, mit Haarverlängerung, mit Permanent Make-up, mit Brustwarzenpigmentierung, mit was sie sonst noch so haben. Das ist von den Leuten, die das machen, von uns allen letztlich, gar nicht so final gedacht. Das ist gar nicht so dramatisch, sondern da ist immer auch impliziert, naja, das kann man sich auch wieder ändern oder wegmassen oder umarbeiten lassen. Und das kann man ja auch. Auffällig ist jedenfalls, dass es Konjunkturen von solchen Schönheitstrends gibt. Auffällig ist auch, dass es so etwas wie Disziplinierung, Zwang, Selbstzwang, Fremdzwang vielleicht gibt. Auffällig ist, dass wir mehrmals von Normen gesprochen haben an diesem Abend schon und dass die Frage noch nicht recht gestellt ist, woher kommt das eigentlich? Wer ist der Treiber einer solchen Entwicklung? Herr Penz, bei Ihnen habe ich gelesen, Schönheitsfragen sind immer auch Machtfragen. Ja, es sind Machtfragen, es sind ökonomische Fragen zu einem guten Teil, würde ich sagen. Also nicht zuletzt haben wir eine ausgesprochen boomende Schönheitsindustrie in allen Facetten und die sind selbstverständlich sehr stark daran mitbeteiligt, nicht nur die Schönheitsstandards auch zu produzieren, sondern auch die entsprechenden Mittel dann anzubieten, um die erreichen zu können. Ich würde gerade, weil das schon einmal im Gespräch war, auf der Männerseite sehr stark darauf verweisen, dass da die Industrie in den 80er Jahren also sehr stark daran beteiligt war. Das war also vor allem die Modeindustrie, Calvin Klein im Besonderen, die sowas wie einen stark ästhetisierten, nackten Männerkörper ins Spiel gebracht haben, um Unterhosen und Parfum und ähnliche Produkte zu verkaufen. Nicht? Und der Markt wächst heute auf der Männerseite, der Schönheitsmarkt, Kosmetikmarkt und so weiter, stärker als auf der Frauenseite. Also da findet ein Aufholprozess statt, der enorm ist. Ja, also das ist sozusagen der eine Teil der Antwort. Und ja, es hängt mit Machtfragen zusammen. Das müssen wir aber jetzt länger ausbuchstabieren, weil sich diese Macht vor allem in den Geschlechterverhältnissen zeigt. Und da müssten wir wieder meines Erachtens zurückgehen ein wenig in die Geschichte, um zu schauen, wie sich die Geschlechterverhältnisse so herstellen, dass dann die Frauen als das schöne Geschlecht in unserer Gesellschaft gelten und damit etwas auf der Frauenseite eine Rolle spielt, das es so auf der Männerseite nicht gibt, nämlich dieser Fokus aufs Wahrgenommenwerden. Das kennen wir Männer so nicht, jedenfalls die längste Zeit. Auch das verändert sich. Aber das sind Verhältnisse, die, vielleicht greifen wir die noch einmal dann, ich möchte nicht einen Monolog jetzt beginnen, ein wenig später auf, um das genauer zu definieren. Schwingen ja auch ganz viele Aspekte im Moment jetzt mit, die Ökonomisierung, die Machtfrage. Vielleicht kann man es versuchsweise an einer Stelle mal eng zu führen versuchen, Herr Meuser. Wenn die Männer sich haben einreden lassen seit den 80er Jahren, dass sie nun so schlank sein müssen, dass eine Calvin Klein Unterhose an ihnen toll aussieht, dann könnte das auch Indiz eines gewissen Machtverlustes sein, dass die nicht mehr sagen, nö, lass mich damit in Frieden. Es ist meiner Einschätzung nach ein Indiz dafür, dass sich die Verhältnisse zwischen den Geschlechtern verändert haben. Also was eben angesprochen war, also die Definition der Frau über, ja, wie hieß die Formulierung, das schöne Geschlecht. Ja, das ist ja so eine klassische Redewendung, die darauf verweist, dass Weiblichkeit gerade sehr hochgradig und sehr teilweise auch vorrangig definiert worden ist, unter anderem über die Schönheit, über die Dimension der Ästhetik. Und das hat sich verschoben. Die Männer, man kann es einerseits formulieren, holen auf oder andererseits formulieren, sie sind gezwungen, auch zu investieren in die eigene Körperästhetik. Und das verweist auf eine Verschiebung in der Machtrelation zwischen den Geschlechtern. Ich denke schon, ohne die Veränderung in den Geschlechterverhältnissen der letzten 4-5 Jahrzehnten wäre diese Entwicklung so nicht vonstatten gegangen, wie Sie jetzt gerade schon an mehreren Beispielen, Aspekten besprochen haben. Also das ist ein entscheidender Aspekt, aber man muss es aber auch im Zusammenhang sehen mit anderen Entwicklungen der Gesellschaft. Insgesamt haben wir eine Körperaufwertung in den letzten Jahrzehnten zu verzeichnen, die Männer wie Frauen betrifft. Und Machtfragen war ein Aspekt, der angesprochen worden. Sie hatten diese Frage ja auch gestellt. Ein anderer Aspekt, denke ich, ist zu sehen, was wir auch schon mal vorhin zu Beginn thematisiert hatten, nämlich diese zunehmende Individualisierung der Gesellschaft und der Körper immer mehr auch gesehen wird, genutzt wird als Medium, als Ausdrucksmedium auch der eigenen Individualität, so stark auch diese Individualität oder diese Ausdrucksformen wiederum kulturell geformt sind. Aber es wird als ein Medium des Ausdrückens der eigenen Individualität wahrgenommen. Und es gibt da in der Soziologie den Begriff, dass wir in der Inszenierungsgesellschaft leben, in der eben das Ich auch sehr stark dadurch eben zum Ausdruck gebracht wird, dass man sich entsprechend inszeniert. Und es gibt die zunehmende Entwicklung, die Anforderung in der Gesellschaft auch eben für die eigene Selbstoptimierung Sorge zu tragen. Und auch in dem Kontext spielt dann die Investition in den eigenen Körper, spielt die Körperarbeit eine sehr gravierende Rolle. Und da man das Ideal aber in aller Regel nicht erreicht, ist es diese endlose Aufgabe, die auch bedeutet, dass man immer wieder sich den Fitnessübungen unterzieht, dass man immer wieder das Fasten praktiziert und ähnliche Dinge, die vorhin unter dem Aspekt angesprochen wurden. Gibt es so etwas wie Selbstverletzung? Ich würde es nicht als Selbstverletzung beschreiben, sondern als eine permanent wahrgenommene Anforderung, den eigenen Körper einem Ideal entsprechend zu gestalten und dabei eben auch Grenzen zu überschreiten, wozu es teilweise sehr starke Anstrengung bedarf, was dann auch teilweise mit körperlichen, ja, temporären Schmerzzuständen möglicherweise verbunden sein kann. Also wenn man fastet, das tut ja auch unter Umständen weh, ist ja nicht unbedingt ein angenehmes Gefühl. Es aber auch sein. Auch da muss man aufpassen. Man darf auch hier nicht sagen, das ist etwas, was die Individuen ungern tun, sondern es ist auch etwas, woraus wiederum Freude gezogen werden kann, woraus Lust gezogen werden kann. Jetzt liegen mir ganz viele Fragen auf der Zunge, Frau Willer. Ich versuche es mal mit dieser. Hat dieser Machtverlust, Sie haben vorhin genickt, als dieses Wort fiel, der Männer im Verhältnis der Geschlechter zueinander oder untereinander, der sich auch darin ausdrücken mag, dass man stärker an dem eigenen Äußeren arbeiten muss, hat er damit zu tun oder fließt er damit zusammen, dass man insgesamt Zugehörigkeitsstabilität verliert, dass man immer mehr darum rödeln muss, dabei zu sein, vorne zu sein, überhaupt noch für den Markt sich fit zu halten, für Anforderungen, die vielleicht gar nicht präzise beschrieben sind? Ja, würde ich Ihnen unbedingt recht geben. Ja, das glaube ich, ist auf jeden Fall der Fall. Und tatsächlich erleben wir gerade auch in Deutschland ein für die sozusagen Nachkriegsgesellschaft relativ wiederum neues Phänomen, nämlich eine Verunsicherung der Zukunft, eine Verunsicherung darüber, was bestimmte Bildungsabschlüsse wert sind, wie lange überhaupt es ist bis zum Abitur dauert, um ein aktuelles Thema aufzugreifen, ja, so und so oder so und so viele Jahre, welche Noten relevant sind, welche Kompetenzen, welche Qualifikationen. Und diese Verunsicherung, die im Übrigen, das muss man wirklich dazu wissen, immer weltweit schon sehr viel länger für sehr viele Menschen der Normalfall ist. Also das muss man nicht verabsolutieren, aber für die sehr privilegierte Situation in Westeuropa, in West- oder in Deutschland. Jedenfalls ist das eine wiederum vergleichsweise neue Erfahrungen jetzt. Und in dem Zusammenhang in der Tat, glaube ich, bieten Körper, also Selbstgestaltungsoptionen, wie der Kollege sie gerade angeführt hat, auch eine Selbstvergewisserung, eine Selbstermächtigung, also so wie die Kollegin aus der Psychologie das auch sagte, also nämlich Selbstwirksamkeit auch zu entfalten. Also zu sagen, ich kann da über mich und über meine Welt und über mein Leben Kontrolle ausüben und kann da selbstwirksam werden, wenn ich auch nicht weiß, was der Schulabschluss oder die Karriere oder der Beruf bringen kann oder auch nicht. Und da würde ich einigen Argumenten hier auch widersprechen, nämlich in Bezug auf Natürlichkeit. Und ich kann nämlich auch meiner Umwelt, Mitwelt, den anderen zeigen, wie viel mir daran liegt, wie viel ich rödel, in ihren Worten sehr treffenderweise, oder wie viel ich schwitze oder wie sehr ich verzichte oder wie sehr ich mich disziplinieren kann, auf dem Wege, mich selbst also als Humankapital so optimal wie möglich zu gestalten. Und ich glaube deswegen, dass Natürlichkeit gar nicht mehr so sehr die Chiffre für körperliche Praxis in der Gegenwart ist. Das ändert sich meines Erachtens, aber es ist tatsächlich eine These, forschungsbasiert, aber trotzdem eine These. Es geht nämlich nicht mehr so sehr darum, möglichst natürlich auszusehen, sondern nach möglichst gelungener Optimierungsarbeit. Man darf schon sehen, dass jemand schwitzt. Man darf schon auch wahrnehmen, dass jemand sich bemüht. Man darf schon auch sehen, dass jemand da ganz viel sozusagen tut. Also nicht, dass es von alleine kommt, aber es muss eben auch erfolgreich sein. Ja, man kann ja auch scheitern an solchen Aufgaben. Aufgaben und dann sieht man so ein bisschen nach aufgepumpter Lippe aus oder nach Barbie oder das Tattoo. Und das wird extrem, es gibt diesen schönen englischsprachigen Begriff policed, also ganze Zeitschriften, Genres und Blogs, Gala möchte ich mal nennen, leben davon, dass sie die Körperpraxen anderer Leute, nach wie vor wesentlich von Frauen, aber zunehmend auch von Männern, kontrollieren. Und der Grad ist ganz schmal, den sozusagen eine erfolgreiche Körperarbeit hat. Und wie gesagt, also es geht nicht um natürlich aussehen, sondern um selbstdiszipliniert und erfolgreich sozusagen arbeitend an sich auszusehen. Und das ist die Gegenwart. Und die ist, klar, genau wie Sie sagen, gerahmt in einer gesellschaftlichen Dynamik der generellen ganz starken Verunsicherung auf einer wirklich ganz grundsätzlichen Ebene. Ich bleibe bei dieser Engführung von Machtfragen und ökonomischen Fragen. Ich glaube nämlich, die ist gestattet auf diesem Feld. Das klingt mir so, alles, was Sie sagen. Herr Penz, woher kommt das denn? Wer ist der Treiber dieser immer kürzer getakteten Trendwechsel, die stattfinden? Ich habe gelesen, die Mode dieses Sommers ist die App-Crack. Das heißt, man muss jetzt nicht das Sixpack vorzeigen, sondern nach Möglichkeit eine Linie vertikal zwischen den beiden Hälften der Bauchmuskulatur. Das Blöde ist nur, das kann man überhaupt nur erreichen, wenn man extrem viel Zeit und Energie investiert und genetisch so begünstigt ist, dass es überhaupt zur Sichtbarkeit zu bringen ist. Den meisten. Und ein Talent für geschickte Selfies auf Instagram hat. Also das muss man auch. Ja, aber wir wollen ja nicht annehmen, dass die nachbearbeitet werden. Auf gar keinen Fall. Herr Penz, wer ist der Treiber solcher Trendisierung? Zum einen würde ich sagen, warum sollte sich jetzt nicht beim Körper das zeigen, was sich in der Mode schon seit 100 Jahren zeigt? Sozusagen, es wechselt im halbjährlichen Rhythmus. Und die Körpertechniken oder die Methoden und Techniken, um den Körper zu verändern, sind mittlerweile dermaßen flexibel geworden und auch relativ wenig invasiv, dass es eigentlich ein leichtes sein sollte, den Körper auch der Jahreszeit anzupassen. Warum nicht? Im Sport sehen wir ganz andere Kunststücke. Nicht? Sie empfehlen diese alte Methode. Im Winter nehme ich 2 Kilo zu, das im Sommer ja dann wieder weg. Genau, aber minus dieser, also vielleicht mit der Lust des Zunehmens, aber dann das Abnehmen müsste leichter gestaltet werden, nicht in dem Zusammenhang klarerweise. Also das. Wir haben auch zusehends ein Ineinanderverschmelzen sozusagen des männlichen Körpers und Techniken oder Technik, die in den Körper eingeführt, an den Körper angebracht wird, den Körper auch wirklich verbessert. Der Sport wäre das bezeichnendste Beispiel dafür, dass Behinderung immer als Nachteil bis jetzt gesehen worden. Jetzt sind wir zum ersten Mal dort, wo durch Prothesen Behinderung zu einem Wettbewerbsvorteil wird, im Sport beispielsweise. Also das spielt sich auch im Schönheitsbereich ab, selbstverständlich. Nicht? Und, ja. Sie spielen an auf die aktuelle Diskussion vor den Olympischen Spielen um den Weitspringer Markus Rehm, heißt ja, der, glaube ich? Ja, den und Pastorius hieß das seinerzeitige Läufer und Ähnliches. Also das zum einen und zum anderen. Klarerweise geht es in dem Zusammenhang um ökonomische Macht. Ich meine, die Techniken sollen ja auch verkauft werden, nicht? Und es werden Geschäfte damit gemacht. Und es geht um die Macht der Bilder in diesem Zusammenhang. Nicht? Also wir haben bis jetzt, glaube ich, eigenartigerweise kein einziges Mal auf die, so in kleinen Beispielen, aber auf die Massenmedien im großen Umfang hingewiesen, die natürlich treibend in dem Zusammenhang sind. Nicht? Da wird eine dermaßen große Aufmerksamkeit für Schönheit produziert. Und da sind mehr oder weniger alle Medien daran beteiligt. Klarerweise definieren die mit, was die Schönheitsstandards sind, beschreiben auch, wie man die erreichen könnte, berichten über die entsprechenden Techniken etc. etc. Also das wäre eine wichtige Quelle sozusagen für. Ich dachte schon, Sie alle würden aus Höflichkeit nicht so viel über die Medien reden wollen heute Abend. Herr Meuser, um auf die Männer nochmal zurückzukommen und deren Entwicklung hin zur Arbeit am körperlichen Selbst, haben nicht auch da die Medien eine ganz gewaltige Rolle gespielt durch die Verfügbarkeit von Sean Connery angefangen, sehr wohlgestalteten Körpern für jedermann zu fast jeder Zeit? Die optische Verfügbarkeit? Ja, also das denke ich steht außer Frage, dass die Medien, dass es ohne die mediale Verbreitung solcher Bilder diese Entwicklungen vermutlich, ja, ich würde nicht sagen, dass es sie nicht gegeben hätte, aber nicht in der Schnelle gegeben hätte. Also die Medien ohne Zweifel haben aber immer schon Bilder vermittelt. Auch also in den 60er oder 70er Jahren waren die Medien ja auch schon präsent. Wir haben allerdings zurzeit eine Vervielfältigung von Medien und damit eben auch eine Vervielfältigung von Bildern, die entsprechende Wirkung dann auch zeitigen. Also die Medien sind angesprochen worden, es sind ökonomische Interessen. Also klar, die Kosmetikindustrie ist interessiert, die Produkte zu verkaufen. Die ästhetische Kosmetikchirurgie ist interessiert, auch da Gewinne zu erzielen, all das spielt eine Rolle. Aber auch andere Bereiche, nur um ein Beispiel zu nennen, das ich in dem Zusammenhang sehr bezeichnend finde, ist etwa der Gesundheitssektor. Ja, also wir haben ja einen Gesundheitsboom und wir haben eine wachsende Anforderung, ein gesundes Leben zu führen. Und die Entwicklung geht ja dahin, dass wir belohnt werden, wenn wir nachweisen können, dass wir ein gesundes Leben führen. Es gibt erste Entwicklungen auch in Deutschland, in den USA ist das schon weiter, dass man bei Krankenversicherung oder Krankenkasse günstigere Tarife hat, wenn man bereit ist, seine Werte ständig zu übermitteln, wenn man also nicht nur joggt, sondern auch über Self-Tracking und entsprechende Apps die Daten dann der Versicherung zur Verfügung stellt. All das sind also Entwicklungen, die Anreize, nicht nur Druck schaffen, Druck auch, aber auch Anreize schaffen, in die eigene körperliche Ästhetik und da in dem Zusammenhang auch Fitness zu investieren. Ich denke, man muss hier eine Trias sehen, die zusammenhängt, nämlich die Werte von Gesundheit, Fitness und Schönheit, dass das immer mehr zusammenfällt. Also dass es nicht nur darum geht, einen schönen, ästhetisch schönen Körper zu präsentieren, sondern einen Körper, der gleichzeitig als fitter Körper erscheint und damit eben auch den Normen einer gesunden Lebensführung entspricht. Frau Wieler. Ich würde nur auch ganz, also sozusagen daran anschließen, das halte ich beides für sehr plausibel, was gerade gesagt wurde. Und ich würde es daraufhin nochmal zuspitzen, letztendlich, weil Sie so stark gefragt haben, nach woher kommt das und warum ist das so und was ist der Treiber? Also die Treibenden sind letztlich wir selber, das würde ich sehr deutlich sagen. Niemand also macht Geld mit Sachen, die nicht gekauft werden, das muss man auch sehen, oder die nicht angeschaut werden. Und was ich konkret damit meine ist, das, was wir derzeit haben, auch in Bezug auf Körpergestaltung und diese Praxen, ist eine sozusagen konsequente Fortsetzung und vielleicht Radikalisierung dessen, was ich mal etwas pauschal vielleicht die Moderne nennen würden, nämlich die, also sozusagen das Mündigwerden, das Autonomwerden, die Demokratisierung von Menschen. Also, dass nicht mehr mir jemand sagen soll, wie ich mich kleiden soll oder wie ich essen soll oder wann ich zu sterben habe oder so, sondern, oder was ich denken soll, frei nach Kant und so weiter, sondern wir sollen alles selber gestalten. Das ist ja die ganz große, sozusagen die Leitmotiv der westeuropäischen Moderne. Werde mündig, werde autonom, gestalte dein Leben selber nach bestimmten Prinzipien. Und das nun auch in Bezug auf den Körper. Und das wird uns genau durch Gesundheit, durch Kosmetik, durch Technologien, durch Medien auch immer mehr möglich. Also wenn wir ja jetzt zum Beispiel reden von Tätowierungen und von Bärten, dann sollten wir aber auch nicht von Narkosen beim Zahnarzt oder von Pränataldiagnostik oder von bestimmten therapeutischen Möglichkeiten, Antibiotika, schweigen. Also die sozusagen gehören alle mit dazu, sind auch Formen sozusagen des Umgangs mit unserer eigenen Körperlichkeit. Und letztlich heißt es, dass das, was wir jetzt haben, eine konsequente Fortführung ist davon, dass wir unsere eigenen Körperlichkeit nicht gänzlich ausgeliefert sind. Und das sozusagen gestalten wir und dazu setzen wir uns ins Verhältnis, immer jeweils spezifisch, aber letztlich ist es das genau, was wir tun. Und manche profitieren davon, Geld wert, andere haben Lust daran, andere leiden darunter und empfinden das als Zwang. Aber das wäre, glaube ich, letztlich der Antrieb und der Motor dahinter ist, dass wir auch da sozusagen uns selber gestalten im Sinne der Moderne und der Demokratisierung. Das ist das, was wir sollen. Ich will noch mal ein Beispiel ins Spiel bringen, dass die ganze Ambivalenz dieses Prozesses, den Sie nun recht positiv gedeutet haben, vielleicht anschaulich machen kann. Man ist nicht an den Körper, so wie er ist, gefesselt. Man kann ihn bearbeiten. Ich fand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kürzlich einen Artikel über, so die Überschrift, Chinas großes Gesichtsmeißeln. Es ging um etwas, das ich Verwestlichungs-OPs jetzt mal nennen möchte. Nase etwas vergrößern, die Augenlider anheben lassen, die Kinnpartie optimieren. Bei Schülern kurz vor dem Schulabschluss kommt es vermehrt vor und die machen das offenbar, so dieser Artikel, um ihre Chancen auf dem globalen Arbeitsmarkt zu vergrößern. Man könnte vermuten, der Westen gibt den Takt vor. Oder, Frau Schütz-Botzbach, ist es vielleicht doch das Durchschnittsgesicht, das als schönstes empfunden wird? Genau, ich glaube, das spielt sicherlich auch hier wieder eine Rolle. Also im Zuge der Globalisierung und der Virtualisierung ist sozusagen hier eine Tendenz, also das wäre jetzt eine soziologische Interpretation, aber hier einfach ein neues Mittelmaß zu definieren möglicherweise, wo eben auch unterschiedliche kulturelle Aspekte und je nachdem, welche Kulturen da gerade erfolgreich sind, dann den entsprechenden Mittelwert auch bestimmen. Also ich glaube, das spielt ganz sicher eine Rolle. Was ich aber auch noch ergänzen wollte eben zu der Diskussion, eben was ist der Treiber dieser ganzen Geschichte, da würde ich sozialen Medien auch noch mal eine ganz wichtige Rolle zuweisen wollen und basale Lernprinzipien, die da Anwendung finden, nämlich immer wenn ich irgendein Selfie oder irgendein Foto auf Instagram oder Facebook oder sonst wo poste, dann reagieren im besten Fall Leute mit irgendwelchen Likes und das ist sozusagen eine positive Verstärkung, die so ein Verhalten natürlich auch aufrechterhält und eben auch bestätigt, dass man sozusagen in diesem Verkörperlichung, dem Fokus auf den Körper da ganz richtig liegt. Wir sind aber, scheint mir, an einem recht heiklen Punkt. Wenn ich als junger Chinese mich ein wenig verwestlichen lasse, um vielleicht global mehr geliked werden zu können, dann setzt das voraus, dass ich diese Grundausstattung meines Äußeren als irgendwie defizitär offenbar empfinde, Frau Willer? Ja. Das ist die Geschichte der kosmetischen Chirurgie, ist zu über 90%, würde ich jetzt mal sehr blöd geschätzt sagen, ist nichts anderes als genau das. Also die Geschichte der kosmetischen Chirurgie, da gibt es wunderbare Arbeiten, etwa von Sandra Gilman und anderen, die sehr historisch akkurat nachvollziehen können und auch für die Gegenwart nochmal andere Studien das zeigen. Die ganze Geschichte der kosmetischen Chirurgie ist entgegen dem, was wir hierzulande denken, nichts anderes als Passing. Der Versuch, für normal einem bestimmten Standard gemäß als normal durchzugehen. All diejenigen, die einem bestimmten Maßstab entsprechend als andere definiert werden, Schwarze, Juden, Araber, Asiaten, ich sage das bewusst sehr stigmatisierend, pauschal, also all diejenigen, die als anders gelten, nämlich anders zum weißen, heterosexuellen, erwachsenen Mann West- und Nordwesteuropas, alle anderen sozusagen, und Frauen dürfen dann nochmal anders sein, aber haben mit dem Problem zu kämpfen, dass sie eben die anderen sind, ja, als das andere des Normalfalls. Und aber die Geschichte, um das nur kurz abzuschließen, die Geschichte der kosmetischen Chirurgie ist ganz wesentlich eine schon immer gewesen, gewissermaßen, des sich Annäherns aus Überlebensgründen zum Teil und nicht aus, weil man aussehen möchte wie eine Barbie-Puppe oder ein Pornostar, nicht aus frivolen Gründen, sondern wirklich aus Überlebensnotwendigkeiten heraus oder so empfundenen Überlebensnotwendigkeiten, sich an eine bestimmte Norm anzupassen. Das ist eine dezidiert rassistisch-koloniale Norm. Das ist überhaupt nicht neu. Das nehmen wir jetzt wahr für China, aber die Geschichte der kosmetischen Chirurgie ist fast ausschließlich genau das. Ist das dann nicht aber ein Machtdiskurs reinster Güte? Absolut. Und konterkariert so vollkommen, was Sie vorhin an Schönem über die Demokratisierung im Zusammenhang mit der Körperarbeit gesagt haben? Naja, also Demokratisierung per se ist selbstverständlich schön und gut und richtig, aber es kommt nicht immer das heraus, was wir jeweils für richtig halten oder was wir jeweils für schön halten oder für gut halten. Also Demokratisierung meint auch als Form nicht nur sozusagen wählen gehen oder irgendwas, sondern es meint selber Zustände zu sein und eine Wahl zu haben für etwas. Wenn die Norm oder einen bestimmten Maßstab für das Normale heißt, weiß, europäische, viele Anführungszeichen sage ich ins Mikro, ich mache sie jetzt hier, europäische Augen, kaukasische Maße, sogenannte in so einer rassistischen Terminologie, wenn das die Norm, das Normale ist, dann und viele Menschen sozusagen versuchen, dieser Norm zu entsprechen, dann können sie das über demokratisierte Formen tun, nämlich über sich selber zu gestalten und nicht sozusagen diesem ausgeliefert zu sein, so nicht auszusehen. Auch das kann Demokratisierung meinen. Also Demokratisierung auf dieser Ebene ist nicht die Durchsetzung eines sozusagen politischen Programms in einem starken Sinne oder staatsrechtlichen, sondern in diesem meinem Sprachgebrauch, in diesem Beispiel hier, dass wir sozusagen individuell aufgefordert sind, etwas Entsprechendes zu tun. Michael Meuser, ich glaube, Sie wollen anschließen. Was die Beispiel, das Sie gebracht hatten aus China, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber so wie ich es verstanden habe, kann man daran, glaube ich, ganz klar die Ambivalenz dessen darstellen. Es ist einerseits eine Orientierung einer sehr stark hegemonialen westlichen Norm, die dort festzustellen ist. Andererseits vermute ich aber aus der Sicht der Individuen ein Akt der Selbstermächtigung. Also gegebene Grenzen des Körpers zu überschreiten und zu sagen, ich bin Herr meines eigenen Körpers und kann also das bewirken, dass mein Körper so aussieht, wie ich ihn gerne haben möchte. Und das ist aber etwas, was auch nicht nur jetzt in diesem Vergleich China-Europa bedeutsam ist, sondern was man auch bei uns selber sehen kann. Ich sehe diese ganzen Arten der Körperarbeit, gerade wo es um auch Eingriffe, invasive Eingriffe in den Körper geht, um Korrekturen von Körperpartien geht, genau in dieser Ambivalenz fangen. Das schließt einander nicht aus. Und was in dem Zusammenhang, denke ich, auch zu beachten ist, dass sich auch die Normen dahingehend, was als ein legitimer Eingriff in den vorgegebenen Körper wahrgenommen wird und was nicht, auch verschieben im historischen Prozess. Heutzutage ist es, glaube ich, für uns alle selbstverständlich, dass bei Kindern, wenn die Zähne schief stehen, eine Korrektur vorgenommen wird. In meiner Generation, in den 50er Jahren, war das bei Jungen überhaupt nicht der Fall und auch bei Mädchen nicht so verbreitet, wie es jetzt der Fall ist. Wenn aber jetzt jemand sagt, meine Nase gefällt mir nicht, weil sie nicht symmetrisch ist und ich möchte sie korrigieren lassen, dann wird das immer noch als etwas eher, ja, nicht nur ungewöhnlich, sondern auch als etwas gesehen, wo man fragt, darf man das? Ja? Ist das ein legitimer Eingriff, eine legitime Veränderung des vorgegebenen eigenen Körpers? Und hier, glaube ich, muss man schauen, dass es da keine irgendwelchen natürlichen vorgegebenen Parameter, sondern das sind gesellschaftlich-kulturelle Entwicklungen, die darüber entscheiden, was als legitimes Recht der Subjekte begriffen wird und was als eine übergriffige Veränderung der vorgegebenen Körperlichkeit wahrgenommen wird. Herr Penz, ist es Selbstermächtigung, wenn in China das große Gesichtsmeißeln stattfindet und wenn Herr Klopp, der Fußballtrainer, sagt, jo, ich habe die Haare transplantieren lassen, ist ganz schön geworden? Oder ist es nicht viel eher ein Akt des Nachgebens und wäre es stärker Ausdruck von Selbstmacht zu sagen, nö, mache ich alles nicht mit? Zwei Punkte möchte ich dazu sagen. Der eine ist ein kleiner Nachtrag zur Diskussion über China, die da gelaufen ist. Also Teil sozusagen dieser hegemonialen Macht ist natürlich die amerikanische Bildkultur, Hollywood, Kino und Ähnliches, nicht, die mit dazu beiträgt, dass diese Wunschvorstellungen, wie Schönheit aussehen soll, diese westlichen Vorstellungen auch in China greifen. Der andere Punkt erscheint mir allerdings wesentlicher, weil ich würde das nicht so, diese Selbstermächtigung nicht so begreifen. Ich glaube, Regierung funktioniert dann sehr gut, wenn man über Freiheit regiert und wenn die Menschen das tun wollen, was sie auch tun sollen. Und da sollen sie sich schön machen und fit halten und aktiv bleiben bis ins hohe Alter. Also das sind sozusagen die Karotten, die uns teilweise die Politik, teilweise die Ökonomie vor die Nase hängt. Auch die Versicherungswirtschaft womöglich. Ja, und die wir auch gerne aufgreifen, weil wir auf diese Art und Weise etwas für uns selber tun und dafür auch soziale Anerkennung erfahren und damit genau in diesen Bahnen agieren, die wir jetzt hier teilweise kritisieren. Also diesen Gegensatz würde ich nicht so aufmachen zwischen Kontrolle auf der einen Seite und Selbstermächtigung auf der anderen Seite, sondern das muss man meines Erachtens zusammendenken. Nicht, das ist eine Art Führung, die auf die Menschen einwirkt. Wollen, was man soll, Frau Wieler. Das fand ich ein sehr interessantes Stichwort in diesem Zusammenhang. Ja, nee, würde ich unbedingt zustimmen, aber ich würde auch stärker die Seite auch der Lust und der Ermächtigung an der Stelle wiederum betonen. Und ich glaube, das, was manchmal so übersehen wird in so Diskussionen, wie wir sie jetzt auch führen für die Gegenwart, ist, wie viel tatsächlich auch an sozialen Bewegungen, an emanzipatorischen Bewegungen, an ja, Befreiung tatsächlich auch hier mit einfließt. Ja, also die Möglichkeit, den eigenen Körper zu gestalten, das ist für viele so etwas bäh und frivol und wer es nötig hat und das wird so abgetan. Aber das speist sich auch aus sozusagen Jahrzehnten sozialer Bewegung und die das über sich selber verfügen können. Und das sieht man beispielsweise in dem, was Michael Meuse angesprochen hat, in dieser ja, Entgrenzung der Medizin sehr stark. Also auch mündig zu werden als Patientin und nicht ausgeliefert zu sein, was irgendein Arzt einem da sozusagen nur sagt, sondern da auch mitreden und mitentscheiden zu können. Eine zweite Sache wollte ich noch gerne erwähnen, weil wir auch ein bisschen über Medien gesprochen haben und das auch manchmal so einen Touch kriegt von, ach, die bösen Medien und man sieht nur eins und dann kommt das Internet nach China. Kein Wunder, dass die alle so aussehen wollen. Ich würde, das ist sicher alles nicht falsch, aber umgekehrt oder auch wiederum eine Ambivalenz betonen wollen. Gerade Social Media, gerade die interaktiven neuen Medien haben aber auch eine ganz neue, ungehörige sozusagen Vielfalt an Bildern uns auch gebracht. Also Bildhaftigkeit war mal Hollywood und war mal sozusagen eine Norm. Wir haben, und auch das war nicht nur immer so, aber vielleicht stärker noch, wir haben auch ganz andere Schönheiten und Körperlichkeiten und auch damit einhergehende Auseinandersetzungen und soziale Bewegungen im Netz. Wir haben Fat Acceptance, also den Kampf insbesondere von Frauen, aber von Menschen, die sich dafür einsetzen, auch als dicke, fette in Anführungszeichen, also diesen Begriff sozusagen positiv zu besetzen, positiv wahrgenommen werden gegen die Diskriminierung etwa von Menschen, die dick sind. Dazu Beth Dito Körper oder so. Ja, wir haben Menschen, die eben mit Prothesen als Models in Videos auftreten, künstlerisch erfolgreich sind. Wir haben Auseinandersetzungen um Haare, wir haben Lady Gaga und so weiter. Also wir haben auch ganz viele andere Bilder, nicht alle gleichermaßen verfügbar. Aber auch da würde ich sagen, die Medialität der Gegenwart ist eine, die zumindest die Chance hat, ein Ort der leider meist etwas unterirdischen, aber gleichwohl Auseinandersetzungen darüber zu sein, wie es sich verhält mit Körper, Schönheit, Individualität, subjektiven Erfahrungen, Macht, Politik und dergleichen. Da passiert wahnsinnig viel. Wir haben ein sehr facettenreiches, in sich widersprüchlich bleibendes Bild der Gegenwart aufgemacht. Wir haben gelegentlich in die Vergangenheit hineingeleuchtet und ich würde 5 Minuten noch gerne nutzen, um mit Ihnen ein bisschen Ausblick in die Zukunft zu wagen. Und ich fange an, Herr Meuser, mit einer etwas gewagten Spekulation. Sie haben vorhin Gesundheit, Fitness und Schönheit als Trias zusammengeführt. Haben wir vielleicht in 10, 15, 20 Jahren nicht nur ein Gesundheitsministerium, sondern ein Ministerium für Gesundheit, Fitness und Schönheit, das uns alle, die wir längst dafür präpariert sind, kostenlos ausstattet mit Smartphones oder was das dann ist und zugehörigen Apps, vielleicht auch implantierten Chips und schon dafür sorgen wird, dass wir wollen, was wir sollen. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Also ich glaube nicht, dass das Ministerium diesen Titel haben wird, aber ich kann mir schon vorstellen, dass genau das, was Sie gerade angesprochen haben, verstärkt auch propagiert werden wird, gesundheitspolitisch propagiert werden wird. Dass also insbesondere die Verknüpfung von Gesundheit und Fitness ein sehr viel stärkeres Gewicht noch bekommen wird und auch politisch unterstützt wird, dass es in diese Entwicklung geht. Also ich glaube aber nicht, dass es das Ministerium für Gesundheit, Fitness und Schönheit wird. Das klingt noch so ein bisschen verdächtig nach schöner neuer Welt, ne? In der wir vielleicht schon ein bisschen uns bewegen. Ja. Frau Villa, Ihre Prognose, sagen, Sie haben die technischen Möglichkeiten angesprochen. Ja, ich würde ja auf die Frage vielleicht, wenn ich mir sie mal so nehmen darf, sagen, womöglich aber ein Ministerium für Prävention. Das wäre vielleicht so ein Oberstichwort, in dem das alles sozusagen dann zusammenfließt, was auch immer dann es zu vermeiden oder woraufhin Prävention dann gedacht ist. Und würde auch denken, dass das sehr zusammenschmilzt, also dass Schönheit ganz stark sozusagen auf dem Weg ist zu etwas, wofür wir jeweils selber individuell verantwortlich sind und verantwortlich auch gemacht werden und was auch weiterhin, und das wird sich auch intensivieren, denke ich, ganz stark sich an einer bestimmten Norm von Fitness orientieren wird. Und ich glaube, das, was die Kollegin eingangs sagte aus der Psychologie, dass wir auch da viel mehr noch als jetzt uns auseinandersetzen werden mit vermeintlich, möchte ich sagen, objektiven Kennzahlen, also nur wenn du eine WHR, eine Weight-to-Hip-Ratio oder ein BMI oder Schulter oder was auch immer oder neuronal, whatever hast, dann wirst du für diesen Job zugelassen oder bekommst vielleicht hast Chancen auf diese höhere Schule und so weiter. Also da, glaube ich, werden wir noch viel stärker mit sozusagen einer Art mit einem Zahlenzauber sozusagen umgehen müssen, mit dem Versprechen darauf, dass das eben sozusagen sich auch objektiv nicht nur messen, sondern auch erreichen lässt. Und das finde ich eine eher gruselige Forschung. Der Glaube an sozusagen sowas Objektiven da drin. Fragt sich, wie faul dieser Zauber dann ist. Herr Pence, im Silicon Valley und andernorts arbeiten längst Transhumanisten daran, den Menschen in all seiner Begrenztheit und Fehlerhaftigkeit endlich zu überwinden, über ihn hinauszugehen. Die technischen Möglichkeiten auch der Körperkorrektur dürften Ihnen in die Hände spielen. Wohin führt das alles? Frage, ich bin mir nicht ganz im Klaren darüber, ob wir das jetzt als Utopie oder eher als das Gegenteil, als Dystopie begreifen sollten. Aber diese Fragen stellen sich mit allen technischen Neuerungen. Nicht? Das wird sehr stark darauf ankommen, welchen sozialen Gebrauch wir davon machen. Aber ich sehe auch, dass die Entwicklung ein wenig in die Richtung geht, die ihr beide angesprochen habt, klarerweise. Wir sehen heute Versicherungsgesellschaften, die dazu animieren, sich fit zu halten, um damit ihre eigenen Erträge zu sichern. Wir haben von politischer, staatlicher Seite eine sehr starke Aktivierungspolitik, schon heutzutage, die darauf abstellt, sich fit zu halten. Es wird sehr stark der persönlichen, der eigenen, der individuellen Selbstverantwortung überlassen, das auch auszuführen, nicht auch von der Legitimation her und Ähnliches. Also es geht schon ein bisschen in die Richtung, aber es sind wiederum ökonomische Gründe, die da sehr stark mit eine Rolle spielen. Ja, und wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, das könnte auch sozusagen eine viel, viel größere Freiheit für uns alle eröffnen. Ich weiß aber nicht, ob sozusagen diese kapitalistische Freiheit vorstellbar ist, die wir dann genießen könnten, sozusagen, wenn wir darauf angewiesen sind, also diesen ganzen Anforderungen nachzukommen, um dann glücklich zu sein. Simone Schütz-Bosbach, der Psychologin, das letzte Wort. Endlich darf ich wollen, was ich soll. Ist das diese großartige Aussicht und Verheißung, der wir uns gegenübersehen? Sie haben so eindrucksvoll über neuronale Prozesse, die ja auch manipulierbar sind, gesprochen und dergleichen mehr? Also was ich schon glaube, dass am Ende des Tages entscheiden ganz wenige Kriterien, was wir anziehen finden und was wir als Ablehnen empfinden, weil ich glaube einfach, der Mensch ist da, unser kognitiver Apparat ist sehr einfach gestrickt und dass wir in den meisten oder den größten Teil unseres Lebens eine Art Autopilotmodus finden, wo wir Dinge einfach schnell einschätzen und uns da auf ganz basale Kriterien verlassen. Was ich aber jetzt für Körperlichkeit und Zukunft antizipieren würde, ist einfach das, was wir im Grunde jetzt schon sehen, Technologieentwicklung, kann man erkennen, dass sozusagen der Körper viel stärker in unsere technologische Realität eingebunden wird. Also wir haben früher eben Mäuse bedient, Computermäuse, wir haben heute Tablets, sozusagen dieser Umweg von einem Gerät, um einen irgendwo entfernten Effekt zu produzieren, das verschwimmt zunehmend. Das heißt, wir agieren auch im virtuellen Raum. In der Psychologie, in den Kognitionswissenschaften gibt es den Begriff des Extended Mind. Man kann das auch Extended Mind and Body sozusagen, weil es einfach zumindest aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive her gesehen keinen Sinn macht, zwischen Mind und Body zu unterscheiden. Und ich glaube, diese Grenzen werden zunehmend verschwimmen mit zunehmend technologischem Fortschritt, was ich eigentlich eine ganz positive Entwicklung sehe eigentlich. Und daneben würde ich mich auch anschließen, gerade was den Bereich der Prävention angeht. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal ein Ministerium, was sich mit Schönheitsfragen beschäftigt haben, sehr wohl aber mit eben selbstregulativem Verhalten, wenn man das sozusagen auch natürlich kommerziell nutzen kann, gerade im Bereich Gesundheitswesen. Also da würde ich mich unbedingt anschließen. Vielen Dank. Das war das 39. Herrenhäuser Gespräch. Der Körper als Kultobjekt, Schönheitsideale im Wandel der Zeit mit sehr starkem Akzent auf der Gegenwart. Naturgemäß könnte man sagen, um hier ein viel strapaziertes Wort aufzugreifen, denn das beschäftigt uns nun mal. Frau Schütz-Bosbach, Herr Meuser, Frau Wieler, Herr Penz, ganz herzlichen Dank. NDR Kultur Sonntagsstudio. Sie hörten ein Herrenhäusergespräch zum Thema Der Körper als Kultobjekt, Schönheitsideale im Wandel der Zeit. Ulrich Kühns Gäste am 4. August in Schloss Herrenhausen in Hannover waren Paula Irene Willer, Simone Schütz-Bosbach, Otto Penz und Michael Meuser. Das nächste Herrenhäusergespräch widmet sich schwankenden Werten in einer verunsicherten Welt. Zu Gast am 6. Oktober sind dann unter anderem Thea Dorn und Katayun Amirpour.